Ich fick Danjo und Chimps, heißt ich kann nur gewinnen. Denn ich fick diese Bitches so wie heute Morgen eine Hamburgerin. Trag den Anzug wie ein Pimp, mit Banknoten drin. Und mich interessiert Gott verdammt nochmal nicht, wie hoch in deiner Stadt grad die Grammkurse sind. Wo sind eure Stammkunden hin? Ich bin der Neighborhood Drug Dealer, der in die Vorstadt kommt und deine Freundin jetzt in einem Lambo im Pink zu einer Gunshow mitnimmt. Rote Jacke wie MJ, Dope verpacken in Gangways. Ist was meine Homies so machen, alles nur für Kronenwappen und Bentleys. Fotomappen und Fanpage. Doch wenn ich in die Staaten einreisen möchte, behandeln sie mich so, als hätten sie von mir noch Soko-Akten in Langley. Heavyweight, wie Cassius Clay, Grüne an der Hand, so wie Bitches am St. Patrick's Day. Red mit denen genau in dem Ton, genau in dem Ton, genau in dem Ton, genau in dem Ton. Ich geh nur noch füllen Taujans Phone, Taujans Phone, Taujans Phone. Ich geh nur noch füllen Taujans Phone. Ich fick Weekend und Chimps, ganz easy mit Links. Triff mich spanische Treppe, La Rampa, es gibt Linguine mit Shrimps. Das ist ein Familiending, vertrau niemandem blind. Nur Dolmetschern für all die Models, die frisch aus Brasilien sind. Von Victoria's Secret, der Rapper, den du ohne Bodyguard siehst, nimmt Hollywood-Diven auf Tipps zu den Florida Keys mit Hut auf wie Coco Chanel. Ich denk, ich bin Fotomodell. Bevor ich Hohn ernte, mach ich Hohn ernte auf dem Opiumfeld. Doch ich sorge mit den Parts, sie töten jeden Tag hier wieder mal für mein Privatvermögen. Weil es hierzulande Gott sei Dank genügend Rapper gibt, denen die Worte fehlen, so als wären sie Fragebögen. Der deutsche Titty Boy, heißt deine Bitch ist feucht. Fahr durch Seite Viertel, doch die Whip ist neu. Pow, pow! Ich hit mit denen genau in dem Ton, genau in dem Ton, genau in dem Ton, genau in dem Ton. Ich geh nur noch füllen Taujans Phone, Taujans Phone, Taujans Phone. Ich geh nur noch füllen Taujans Phone.